Telekom-Fernsprecher Panierstraße 47, Ecke Framstraße. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein sich quicklebendig tummelndes Ameisennest zwischen den Pflastersteinen im Sand. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.